1. Daraufhin antwortet Hiob dem Herrn und bracht seine Erkenntnis mit folgenden Worten zum Ausdruck. 2. Ich erkenne nunen, dass du uneingeschränkte Macht besitzt und das kein Vorhaben für dich unmöglich oder unerfüllbar ist. 3. Du fragtest, wer es wagt, den Weg sein plain Dirch unverstand zu verdunkeln, tatsächlich habe ich über dich geteilt, die ich nicht begriff und die für meinen Verstand zu wunderbar wären. 4. Du fordertest mich auf zuzuhören, warin du sprachst, und sagtest, dass du mich befragen würdest, damit ich von dir belehrt würd. 5. Bisher hat ich ne Dirch Erzählungen von dir gehört, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen wahrgenommen und ein persönlicher Erfahrung gemacht. 6. Aus diesem Grund widerruf ich mein bisherigen Behauptungen und sage tief ruhig, indem ich mich demütigen Staub und Asche büge. 7. Nachdem der Herr dies Worten Hiob gerichtet hat, wandte sich an Eliphaz von Teman und erklärt, dass sein Sohn gegangen und sein bei den Freunden brannt sei, weil sie nicht die Wahrheit über ihn gesagt hatten, wie es sein Diener Hiob tat. 8. Gott befahl ihnen, sieben Stier und sieben Widder zu nehmen, zu Hiob zu gehen und ein Brandopfer für sich dazu bringen, warend Hiob für sie bieten sollte. Na aufgrund der Verbit Hiobs wollte Gott davon absehen, sie für ihre Unbesonnenheit zu bestrafen, die sie nicht aufrichtig über ihn gesprochen hatten. 9. Daraufhin befolgten Eliphaz von Teman, Bildad von Swok und Zophai von Namama die Anweisungen des Herrn und der Herr nahm Hiobs Gebet für sein Freund Nadigan. 10. Als Hiob für sein Freund Furbit leistet, wendet der Herr sein Schicksal zum Guten und gab ihm doppelt so viel Besitz Jurak, wie ursprünglich besessen hat. 11. In der Folge besuchten in all sein Geschwister so sein Früher und Bekannten, im Gemeinsam mit im zu essen, immer mitgefühl auszudrucken und in Wegen des Erlitten in Unglück zu trosten. Jeder von ihnen schenkte ihm ein Silberstück und einen goldenen Ring als Zeichen der Verbundenheit. 12. Der Herr segnet dies betier Lebensphase Hiob sogar noch mehr als sein Anfang, so dass schließlich 14.000 Schaf, 6.000 Kameli, 1.000 Jockrinder und 1.000 Eslinen Bisaus. 13. Darüber hinaus werden im Ernut 7 Sonnen drei Tochter geboren, wodurch sein Family wieder vollständig hergestellt wird. 14. Die erste Tochter nannte er Torbchen, die zweite Cassia und die dritte erhielt den Namen Schminkbuchchen. 15. Im gesamten Land ließen sich kein Schonren Frauen finden als die Tochter Hiobs, denen Vater zu dem ein Erbe gleichberechtigt neben ihren Brüdern zu sprach. 16. Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre lang, so dass sein Kinder, Enkel und Urenkel bis in die vierte Generation aufwachsen sah. 17. Schließlich verstarb Hiob in einem sehr hohen Alter, nachdem ein langes, zufriedenes und erfülltes Leben geführt hat.